Hey, ich stehe hier vor so einem Wasserbecken und da baden Amseln. Aber es ist saukalt und nass. Voll Idioten. Das ist noch ein Spatz, glaube ich auch. Ich hasse diese Scheißviecher. Außerdem, der Bürgermeister von Bethlehem ist ein arabischer Christ namens Anton. Hallo, ja. Ich bin ähnlich verwirrt. Ich gucke hier gerade Fernsehen. Es ist der Heilige Abend und da läuft Richie Rich und der sieht exakt genauso aus wie Kevin McAllister. Also ich glaube, das ist die gleiche Person wie. Also beide sind ja irgendwie reich. Wie kann das denn sein, dass der eine gegen Verbrecher kämpft und der andere auch, aber die verschiedene Namen haben? Ich bin gerade vollkommen wahnsinnig. Ich dachte immer, Richie Rich wäre eine Doku. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Würde mich sehr freuen. Und ich bin zwar gegen Gewalt gegen Tiere, aber wenn die Amseln so arrogant sind und so wahnsinnig sind, dann solltest du da einschreiten. Schreib bitte mal ein. Bon dia von den Inselboys. Bon dia von den Inselboys. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Das Du warst ist. doch auch auf den Kanaren. Ja, aber das ist jetzt. Wir fangen direkt mit Klugscheißereien und Mansplaining an. Das ist, glaube ich, Portugiesisch, was du gerade gesagt hast. Nein, vor allen Dingen der kanarische Slang ist, dass sie de Buenos Dias total verschlucken und einfach nur noch, du hörst nur noch Bon dia. Ach so, ja, stimmt. Ja. Die mögen den Buchstaben S nicht. Nee, den vermeiden sie. Sie Sie sagen sagen auch Bona nicht dia. gracias, sondern sie sagen gracias. Ja, Ja. sie, stimmt, ja. Ja, Ja, Bona genau. dia, liebe Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen im Schaumbad. Schöne Begrüßung. Ja, ich dachte, ich gebe direkt mal ein bisschen was Privates von uns preis, dass wir auf verschiedenen Inseln der Kanaren ganz boomermäßig unsere Zeit verbracht haben und Genau. deswegen keine zwischen den Jahren Folge war. Ja. Wir aber auch unser professionelles Verhältnis waren und deswegen warst du auf einer Insel und ich war auf einer anderen Insel der Jeder Kanaren. nur eine Insel ist die Ja, Regel. Jeder genau. darf nur eine Insel haben. Andere Podcasts sagen, was sagen die denn? Die gehen zusammen auf Inseln. Ja. Auf eine Insel. Ja, Die sind verrückt. auch ärmer. Andere Das, Podcasts sind ärmer, wir genau, sind wir können sehr uns reich. Inseln leisten. Ich habe mir eine Kanareninsel gekauft, du hast dir eine Kanareninsel gekauft und wir planen jetzt selbst Vulkane zu zünden, kann man ehrlich sagen, um Ja. uns eigene kanarische Inseln noch Genau, weil die dann zu größer machen. werden. Ja, ich würde eine separate. Ach Also so. meine wird zwischen Teneriffa und Gran Canaria, wird die Ah, einfach rausploppen. also man bohrt dann sozusagen die Erdkruste an und dann kommt da dieses Glibber-Grütz-Zeug, dieses heiße, Ja. und dann wird da eine Insel raus. Ja. Ugh. Ich weiß nicht, ob der Geräusch so ist, aber ich vermute, Ja, es ist so, ja. das war ein Vulkan, habe ich gerade Ja, eingespielt. sehr gut. Ja, so viel zu unserem privaten Zeug. Deswegen Genau. keine zwischen den Jahren Folge. Und deswegen werden wir heute noch die großen drei Personen machen, die dieses Jahr 2023, willkommen in Ja, 2023. herzlich Ja, willkommen. frohes Frohes Neues. Neues. Hallo. Darf man nicht mehr. Darf Bis man nicht zum mehr, ja. 14. habe ich gehört. Achso, mir wurde gesagt, bis zum 20. Wir nehmen ja heute am 20. auf. Deswegen darf ich heute noch sagen, auch wenn die Folge später rauskommt. Ja, aber meine Quellen sind besser. Ja, glaube ich auch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber es war ein sehr integrer Mensch. Naja, das als großer Teaser für die heutige Folge. Und dann hätte ich sofort eine. Ich weiß nicht, ob wir da draußen eine Rubrik machen. Ich würde gerne mal mit dir testen, ob du das Podcast relevant findest. Ja, soll man eine Rubrik? Mach doch einfach eine draus. Hast du Nee, da ich was würde. gebastelt? Nee, ich will dir die pitchen. Wir sind Okay. gut im Pitchen. Ich hätte. Und zwar wäre mein Vorschlag das Schaumbad-Modetipp als Rubrik. Modetipp. Ja. Und mein Modetipp, mein erster wäre: längs gestreifte Boxershorts machen einen schlanken Penis. Längs ist von oben nach unten. Ja. Penis schlank. Naja. Wenn man die trägt mal über dem Penis, dann sieht man den Penis nicht. Ja, aber der zeichnet sich ja so ab. Ach so. Deswegen. Ist, will man einen schlanken Penis? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ist mir also, so schönheitsidealmäßig. Ja, warte, ich könnte dir sogar zeigen. Sag mal. Ich habe heute eine längs gestreifte an. Ah, jetzt zeig mal deinen Penis. Ja, guck mal, wird doch schlanker, oder? Ja. Schlanker Penis. Schlanker Penis. Schlanker ja. Penis. Ja. Nee, ich finde deinen Penis sehr hübsch, so wie er ist. Ja. Also mit dieser Hose. Oh, jetzt. Deshalb. Guter Modetipp, würde ich kaufen. Ich würde direkt so ein Abbinder-Intro in Auftrag geben. Im Tonstudio. Ja, brauchen wir halt nur Modetipps manchmal. Ja. Wir sind da beide, ja. Ja, und halt noch eine extra Abteilung in der Redaktion, ja, die sich um sowas kümmert. Ja, ja, klar, logisch. Wer ist eigentlich diese Woche Praktikantin, Praktikant? Ralf. Ralf. Ralf. Ralf Router. Ralf der Router. Nee, Ralf Router heißt er. Router. Also nicht mit dem Comiczeichner verwechseln, sondern er wird auch wie der Router geschrieben. Da hast du schon richtig Router vermutet. Ich habe mal gehört, es heißt Router. Router. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist wahrscheinlich so wie der Streit zwischen GIF und GIF. Das kann sein, ja. Oder PayPal und PayPal. Ja. Oder Ralf Router macht auf jeden Fall Praktikant. Der kann schon mal, du kannst schon mal Stellenausschreibungen für Moderedakteurinnen ausschreiben. Ja, das wäre sehr nett. Weil wir brauchen die in Zukunft wahrscheinlich, weil diese Rubrik kommt sehr gut an. Ich sehe schon an den Klickzahlen. Ja. Wir sind ja heute zum ersten Mal live. Ihr könnt uns auch bei YouTube live verfolgen. Genau. Dann hättet ihr meinen Penis jetzt gesehen. Genau, und er ist sehr schlank und schön. Dann müsst ihr mal das Internet immer offen lassen und das Schaumbad aber die ganze Zeit im Google Alert haben. Dann seht ihr auch meinen Penis. Wir haben doch mal gesprochen, dass wir den gleichen Penis haben. Vermutlich. Haben wir den jetzt immer noch? Weil ich trage keine streifige Hose. Ja, wenn du eine anhättest, hätten wir noch den identischen. Ja, okay, weil jetzt haben wir, das ist ein kurzes Zeitfenster. Ich gucke immer darüber in die Kamera, deshalb sei ich verwirrt. Ich bin auch irritiert, ja. Hast du die ganze Zeit Angst, dass Weil wir ja live sind, muss ich in die Kamera gucken. Also sonst gucke ich dir natürlich gerne in die Augen. Ja, ich hoffe mal, was ich sagen wollte. Tonqualität leiten dieser Ton. Die Fans, die schon immer zuhören vor allen Dingen, dass die jetzt nicht enttäuscht sind, dass wir ständig in der Kamera gucken. Ja. Ja. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Warte mal. Wir brechen mal mit dieser Kamerascheiße ab. Ja, mach mal aus, die Kamera. Raus. Ich will dich angucken. Wir sind ein Format, das läuft nur Audio. Und nicht visuell. So. Genau, wo war ich gerade? Ja, jetzt sind wir total raus. Oh, ich wollte irgendwas ganz Lustiges, Schlaues, Geistreiches, Sinnvolles, was unbedingt ins Internet gehört. Du warst zwischen, also du hast vermutet, dass wir ein sehr kurzes Zeitfenster haben. Ah ja, Penisse, das ist das Hände. Das ist dieses kurze Zeitfenster, das wir haben, dass unser Penis unterschiedlich ist, während du diesen Schlüpper trägst. Sollten wir das genießen? Hast du davon mehrere? Nee, hab nur einen. Ein Linksgestreifter, der war auch in der Dreierpackung. Und wie viele, ich mag keine Linksgestreifter. Wie viele Boxershorts besitzt du insgesamt? Wie viele Boxershorts ich besitze? Grob geschätzt. Grob geschätzt über 20. 20. Also ja, aber davon sind, ich sag mal, also es sind über 20, aber ich würde vermuten, ich habe so 4 bis 5 auf der Abschussliste. Okay, also sagen wir mal 15. Also wo dieses Bündchen langsam anfängt zu leiern oder du merkst, am Po wird der Stoff dünn. Ja, also so ein kleines, wo du weißt, die sind angezählt. Kleiner Riss unten im Schritt, dass die Hoden immer durchschielen. Ja. Kenne ich. Und da gibt es ja den Mutterspruch, den jede Mutter sagt, trag immer manierliche Unterwäsche, du weißt nie, ob du mal die Hose ausgezogen bekommst. Das ist ein Mutterspruch? Ja, wie ein Krankenwagen und so, die denken dann an Verletzungen. Ah, nicht an One-Night-Stands. Sex denken die nicht, nee. Okay. Weil ich kenne das noch aus meiner Jugend, als ich... Nee, ich hatte nie Geschlechtsverkehr. Aber ich habe gehofft, dass ich Geschlechtsverkehr haben werde. Mhm. Also hatte ich eine Phase, dass ich es gehofft habe am Abend. Und da habe ich dann immer darauf geachtet, dass ich die Boxerschürze anziehe, dessen Bünde nicht zerrissen sind. Ja. Ja, hatte ich mal eine Phase. Ich hatte sogar meine Lieblingsboxershorts. Die habe ich meistens samstags dann angezogen. Boah, das hatten wir auch als Jugendliche. Die, die geilen Boxershorts, die man zum Weggehen anzieht, falls man in den Genuss kommt, die Hose auszuziehen und die jemandem zu zeigen. Ja, wobei bei mir war das relevant, auch wenn ich die Hose anhatte. Ja. Weil ich bin hart in den 90ern aufgewachsen. Ah ja, klar. Da waren die Skate-Baggies. Ja, also meine Boxershort hat man eigentlich ständig gesehen. Ja, ich brauchte immer gute Boxershorts. So, richtig. Ich hatte so eine mit Totenkörpern drauf. Die fand ich natürlich cool. Ja, mit toten Hosen. Ja. Also Kinder, Jugendliche. Immer vernünftige Unterwäsche anziehen. Genau. Und wenn ihr die zeigen wollt mehr, macht einfach einen Podcast mit Jean-Paul Prüm. Ja. Wir zeigen uns auch manchmal unsere Schlüpfer. Also, was ich jetzt noch rechnerisch rauslesen, rausarbeiten wollte aus meiner Frage, wie viele du besitzt, sagen wir mal, abgerundet 14, also alle 2 Wochen hast du diese Boxershorts an. Nee, die trage ich seltener. Ja, was denkst du, alle 3? Nee, wahrscheinlich sogar nur alle 2 Monate. Alle Denn 2 ich komme gerade aus dem Urlaub, die anderen Boxershorts hängen noch auf der Leine. Ja. Und deswegen habe ich die rausgezogen heute. Mhm. Obwohl sie bequem ist. Ich habe die aus einem Dreierpack. Also meistens kauft man Boxershorts ja im Dreierpack. Und dann sind 2 Muster dabei, die du ganz gut findest. Oder gut findest, deswegen kaufst du diesen Dreierpack. Und dann gibt es dieses ungeliebte Muster in manchen Dreierpacks. Und das ist eines der ungeliebten Muster. Daher ist der Modetipp vielleicht auch gar kein Modetipp, sondern eine Modewarnung. Weil, also, weil du magst sie ja offensichtlich. Unterschwellig nicht. Will ich keinen schlanken Penis. Wahrscheinlich, ja. Aber das heißt, wir haben alle 2 Monate etwa so ein Zeitfenster, dass unser Penis nicht gleich ist. Ja, sehr gut. Von einer Woche. Trägst du die 1 Woche dann? Oh Mist, jetzt habe ich mich wieder verplappert. Ja Mensch. Ich wechsle meine Freundinnen wie meine Unterhosen alle 3 Jahre. Hallo bei Nur im Ersten. Genau. Kennt ihr das? Hasst ihr eure Freundinnen auch so sehr? Ja. Ich habe letztens auch gelesen, Mario Barth hat wohl seine Studio-Tour nicht ganz ausverkaufen können. Und deswegen darf jeder, der jetzt ein Ticket hat, seinen Partner oder Partnerin mitbringen. Also läuft wohl doch nicht mehr so gut im Lande Barth. Nee. Ja, ich habe ich aber auch gehört, die großen Comedians verkaufen schlecht Tickets. Die ganz groß, also die großen Namen. Ach, das ist aber interessant, weil die großen Bands nach Corona laufen ja hervorragend. Die verkaufen ja aus ohne Ende. Die ganz mittelgroßen. Ja. Aber die kleineren nicht. Scheinbar gibt es in Deutschland halt einfach keine Riesen-Comedians. Es gibt nur so mittelgroße Comedians. Und der größte der mittelgroßen ist noch immer nicht groß genug, um groß zu sein. Ja. Klingt verwirrend, aber es macht total Sinn. Die großen Alten, sagen wir es mal so. Die großen Jungen verkaufen, glaube ich, schon noch. Die großen Jungen. Die großen Jungen, also wie heißt dieser gemischtes Bratwurst? Nicht Tommy Schmitz, wahrscheinlich der andere, ne? Der Schmitz andere. Heißt er auch gar nicht. Schmidt heißt er, glaube ich. Felix Schulz. Lobrecht. Felix Lobrecht, genau, der verkauft ganz gut Tickets. Der verkauft gut. Genau. Ja. Finde ich gut, dass du bei Ticketmaster nachgefragt hast, um den Leuten hier noch Eventim, hast alle Abrufzahlen. Ich hab mich da richtig reingelesen die ganze Woche. Ja. Um uns Informationen zu geben. Ja. Das ist doch gut. Genau. Gut. Noch kurz, um das Modethema abzuschließen, dann gehen wir zum nächsten. Ich habe es nur, um mich noch ein bisschen was über mich zu erzählen. Ja, ich wollte auch noch fragen, was hast du heute untenrum an? Aber ich habe das wie bei den Socken gemacht. Ich habe irgendwann mal alles entsorgt, was ich besitze, und mir nur gleiche gekauft. Also ich habe etwa 10 gleiche, exakt gleich aussehende Boxershorts plus eine grüne mit Toast drauf. Also die sind alle einfarbig schwarz. Außer die Sonntags-Boxershort. Genau, dann habe ich eine grüne mit Toast drauf. Genau. Du bist ja eh wie der Mensch, wir hatten das schon mal, deswegen ist die Rubrik eigentlich ganz gut für unseren Podcast. Du hast ja nur identisch, du bist wie Bart Simpson im Real Life. Nur noch weniger exzentrisch, weil Bart Simpson hat ja ein orangenes T-Shirt. So weit würdest du gar nicht gehen. Nee. Deine dominierende Oberbekleidungsfarbe ist einfach schwarz und grau. Genau. Grauer Pullover, schwarzes T-Shirt. Anders sieht man dich nie. Und untenrum bist du immer blau. Genau, naja, ich habe auch eine graue Hose. Ah, du hast eine graue Hose? Ich habe eine graue Hose und 3 blaue. Ich habe einen grauen Pullover und 3 schwarze. Ich habe mir neulich einen 3. schwarzen gekauft. Oh Gott. Weil ich habe manchmal so Phasen, da komme ich nicht zum Waschen. Und dann muss ich mir neue Sachen kaufen. Weil der Briefkasten ist auch nicht so weit weg wie die Waschmaschine. Ja, das stimmt. Ja. Briefkasten sind, glaube ich, nur, 4x16, 64 durch Stufen. 12. Briefkasten ist nur 64 Stufen. Waschmaschine 96. Deshalb bestelle ich mir manchmal frische Kleidung. Und wenn ihr die Odyssee hören wollt, die Peter beim Waschmaschinengang, ja, das ist, glaube ich, Folge 73, Stufen bringen muss. Stufen heißt die Folge. Das müsst so, hört da mal rein. 73, 72, 68, so in dem Bereich. Tolle Folge, dafür haben wir den Adolf-Grimme-Preis gekriegt. Das haben wir. Nicht den Grimme-Preis, wir haben den Adolf-Grimme-Preis bekommen. Hieß der so mit Vornamen? Ja, der Preis hieß auch so tatsächlich. Der hieß früher Adolf-Grimme-Preis, wurde dann irgendwann umbenannt in Grimme-Preis. Heutzutage darf man aber auch gar keinen Vornamen mehr verwenden. Der arme Vorname. Dieter Nuhr. Nur. Ich mache heute Service. Ja, kommt mit Service. Ich habe eh einen Frosch im Hals gerade. Heißt die Folge wirklich Stufen? Ach, du sagst 70. Weißt du, wann wir die aufgenommen haben? Das ist Folge 64. Wir 64 sind heute bei Folge 72. Das ist ja 1000 Jahre her. Das war im April 2022, wo wir uns über deine Stufen unterhalten haben. Ach du Scheiße, ist das lang her. Wie die Zeit rast. Das ist Wahnsinn. Genau. Wir haben, ich glaube, wir haben, bevor wir gestartet haben mit dieser Podcast-Session heute Abend. Der Folge. Müsstet ihr zwei Sprachnachrichten gehört haben. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ja? Wenn der Cutter das... Ralf, unser Praktikant, das richtig geschnitten hat. Ralf lassen wir nicht an den Schnitt. Das ist zu heilig. Heute macht Ralf mal den Schnitt, weil wenn es fehlt, dann ist Ralf schuld. Ja, okay. Naja, auf jeden Ralf, Fall... Machst du den Ausschnitt da rein. Auf jeden Fall haben wir ein paar Bethlehem-Fun-Facts. Ich habe einen Bethlehem-Fun-Fact darunter versteckt. Nämlich, dass der Bürgermeister von Bethlehem ein arabischer Christ ist, der Anton heißt. Das ist sehr interessant, ja. Ja. Oder würde man, also Anton mit Vornamen oder mit Nachnamen? Mit Vornamen. Mit Nachnamen hat er, der klingt eher arabisch, der Nachname. Okay. Anton aus Bethlehem. Salami oder so. Ja. Genau, Anton. Arabischer Christ, der Anton heißt. Weil Bethlehem ist nämlich auch in Palästina, also in den autonomen Gebieten. Es ist gar nicht in Israel, also Israel selbst. Ja. Genau, aber Nazareth schon. Nazareth ist in Israel im Norden. Okay. Jesus von Nazareth. Ja, da ist er geboren worden. Da kommt sein Vater her. Bethlehem. Genau, Josef von Nazareth. Also sein Ziehvater. Jesus aus Bethlehem. Damals musste man mal sagen, wo man herkommt. Genau. Ja. Ja, oder wo der Vater herkommt. Peter aus Heidenheim. Jetzt hast du meinen Geburtsort verraten. Du. Ah, den weiß jeder. Folge 53 reden wir ungefähr eine Stunde lang über Fridays. Stimmt, ja. Ja. Stimmt. Wo du sagst, du hast deine Jugend verbracht. Und dich, Jean-Paul Prüm aus Prüm kommen, wissen auch Kenner der Szene. Aber weißt du, was Jesus Christus und ich nicht gemeinsam haben? Du und Jesus Christus? Genau, Jesus, also ich bin... Darf ich drei Sachen raten? Ja. Du hast keine Löcher in Händen und Füßen. Richtig. Du hast noch nie an einem Schwamm mit Essig gelutscht. Das kann ich so nicht hundertprozentig ausschließen. Okay. Deine Mutter, oh, dann habe ich ja getroffen eigentlich. Aber ich darf noch einmal raten. Ah. Deine Mutter hat deinen Vater betrogen und hat erzählt, Gott hätte dich da irgendwie reingetan. Das ist ja noch immer eine abstruse Geschichte, gell? Dass dir Josef das geglaubt hat. So. Josef ist das ärmste Schwein. Gott hat einen Engel geschickt und ich bin schwanger. Aber Josef ist ein moderner Vater gewesen, früher schon. Patchwork. Der Joe. Hat schon einfach, ja gut, habe ich halt eine schwangere Frau, aber wir lieben uns trotzdem, ist mir egal. Ja, aber weißt du, alles cool. Hätte Josef auch so machen können, aber dass Maria mit dieser Story durchkommt, das finde ich eigentlich die große Frechheit. Wäre sie da offen und ehrlich rangegangen, hätte gesagt, ich bin ja fremdgegangen, alles cool. Mit Gott. Wenn Josef, aber diese Geschichte Gott und dann unbefleckte Empfängnis und sie, also unbefleckte Empfängnis. Ach, heißt du meinst ja, gar nicht, du meinst, Gott hat gar nicht Maria geschwängert, das war irgendein Dulli aus Bethlehem. Ja, ja. Oder also aus Nazareth. Wenn die historische Person Jesus, wo er Hinweise gibt, dass es sie gab, wirklich gegeben hat, muss Maria ja Josef fremdgegangen sein, wenn dieses Kind nicht von Josef war. Also ganz normal, biologisch, männlich und historisch betrachtet, kann es nicht anders gewesen sein, als dass dieses Kind von einem anderen gezeugt wurde, außer Josef. Und die Vermutung, dass es unbefleckt durch einen Engel über Gott geschehen ist. Weißt du, Gott hat ja sogar noch einen Engel geschickt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr, also mag jeder glauben, was er will. Ich halte es für unwahrscheinlich. Ja, also ich würde es sogar ausschließen. Ich halte da sogar noch für wahrscheinlicher, dass man ungefähr einen Monat lang in einem Wal leben kann. Das ist möglich. Ja. Das habe ich selber schon probiert, damals in meiner Zeit in Heidenheim. Ja, als du Wahlcamper warst. Genau. Das war deine Wahlheimat. Das war meine Wahlheimat. Ich bin Wahlheidenheimer. Nee, aber was ich tatsächlich nicht gemeinsam hat mit Jesus Christus. Jesus Christus ist kein Ehrenbürger von Bethlehem. Ich war auf dem Wikipedia-Artikel von Bethlehem, runtergescrollt zu Ehrenbürger der Stadt. Jesus Christus war nicht dabei. Und du bist Ehrenbürger von Bethlehem? Ich bin Ehrenbürger von, na klar, also denke ich mal, oder? Ich meine, Viele berühmte Leute. Ich schau mal kurz bei. Viele berühmte Leute kommen da nicht her. Ich kann mal die berühmten Leute aufzählen, die da aus Heidenheim kommen. Erwin Rommel. Warte mal, Heidenheim jetzt oder Bethlehem? Heidenheim. Ach, du bist Ehrenbürger von Heidenheim. Ich bin Ehrenbürger von meiner Geburtsstadt Heidenheim. Ich gucke hier gerade bei Wikipedia, du bist nämlich auch Ehrenbürger von Bethlehem. Da steht. Ja, gut, das überrascht mich jetzt auch nicht. Peter Podcaster. Vielleicht gibt es auch einen israelischen oder einen palästinensischen Podcaster, der Peter heißt. Der Bürgermeister von Bethlehem heißt Anton. Stimmt, ja. Ist das Anton Hofreiter vielleicht sogar? Nee. Der eine Doppelrolle spielt? Anton Salami. Anton Silam. Man muss da aufpassen, dass das nicht rassistisch klingt. Nee, Stereotyp. Nein, Salami hieß der. Salami ist ein persischer Name. Also ein, ja, darüber haben wir in Folge. Boah, heute machen wir so die ganze Zeit so. Nee, das ist nicht arabisch. Ja. Klar, das ist ja auch Quatsch. Salami ist ein persischer Nachname. Er hat die arabische Version von dem persischen. Finde ich jetzt nicht, müsste aber die Folge 61 Podkanzler gewesen sein, wo du darüber sprichst. Junge, Junge, da ist aber einer auf Zack hier. Ich habe jetzt einfach nur einen Folgentitel vorgelesen, weil ich das noch von eben offen hatte. Ja, sehr Wahnsinn. Gut. Genau. Und ja, das waren meine zwei Fun Facts. Wann habe ich die recherchiert? Natürlich an Weihnachten. Hohe Weihnachten übrigens. Ja. Stimmt. Wir haben uns ja nur eine Sprachnachricht hin und her geschickt, wollten eigentlich mehrere Sprachnachrichten schicken. Und dann waren wir zu faul. Wir waren zu faul. Und zu satt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich berichte da ja, dass ja gerade Richie Rich lief. Und ich war dann voll im Tunnel. Ich habe recherchiert und recherchiert und recherchiert, weil ich irritiert war, dass Richie Rich und Kevin allein zu Hause ja gleich aussehen, dass das wahrscheinlich die identische Person ist. Und dann habe ich rausgefunden und jetzt halte ich fest, der Schauspieler von Kevin allein zu Hause und Richie Rich ist der gleiche. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Macaulay sind von. Macaulay. Also der hat den Mac im Vornamen. Ja, Macaulay. Ja gut, aber ich klingt weiß nicht. Eigentlich wie ein guter Papa. Du bist jetzt so Mitte 20. Du hast immer noch nicht geblickt, dass das fiktiv ist und Schauspieler verschiedene Sachen spielen. Ja, ich dachte, das wäre eine Doku. Ich meine, der Typ von Flubber. Ja. Robin. Williams. Williams. Robin Williams. Robbie Williams? Robin Williams. Robin Williams. Ja. Er spielt ja auch in Flubber und in Miss Doubtfire mit. Ach krass, ja stimmt. Da dachte ich einfach, die Frau sieht so aus wie der Typ aus Flubber. Ja gut, die spielen eigentlich fast die gleiche Rolle. Ja. Das ist so ein bisschen so wie Johnny Depp, der immer die gleiche Rolle spielt seit Mitte der 90er. Keith Richards in Metrosexuell. Sagt man, kann man metrosexuell noch sagen oder ist das mittlerweile auch gute Frage. Ich habe das auch lange nicht mehr gehört, das Wort. Das war mal so ein Modeding. Das ist mit David Beckham gestorben. Beckham und so, ja. Und David Beckham lebt aber noch. Von daher sollte man... Ach, der lebt noch. David Beckham lebt noch, ja. Ah, das ist wie bei dem Mandela... Die Spice Girls sind jetzt wieder da. Kennst du den Mandela-Effekt? Der Mandela-Effekt? Der Mandela-Effekt. Schon mal gehört. Erklär ihn trotzdem. Das ist, wenn du denkst, eine Person ist tot, schon längst, aber dann plötzlich kriegst du die Nachricht über seinen Tod. Also Mandela dachten viele, der ist schon längst tot. Also so war es, als Castro gestorben oder Gorbatschow ist doch neulich gestorben. Ja. Da war es auch so, hä? Was, Gorbatschow? Was, der hat noch gelebt? Ich dachte, das hat mich mehr erschüttert als sein Tod war, dass er noch gelebt hat. Dadurch, dass Gorbatschow ja so viel mit Helmut Kohl auf Baumstämmen, also unserem Papa Helmut, auf Baumstämmen gesessen hat, irgendwo in der Taiga, dachte ich auch, Gorbatschow ist einfach zur selben Zeit wie Papa Helmut gestorben. Also, ja, die sind miteinander gestorben. Ja. Ich glaube, sie haben auch so ein Pärchengrab. Jetzt. Ich glaube, Gorbatschow ist gar nicht lang her. Vor einem halben Jahr ist der gestorben. Ja. Glaubst du, der wurde dann neben Helmut Kohl bestattet? Wäre eigentlich ganz schön. Ich fände es ganz schön. Ja. Irgendwie so an dieser Grenze zu Polen und irgendwo. Wo haben die sich? Da gab es doch dieses tolle Gespräch zwischen. Ja, wo sie auf diesen Baumstämmen irgendwie. Ja, ja. In den Wald wo ist das gewesen? In Polen, oder? Ich überlege auch gerade. Oder in der Sowjetunion. Ich glaube eher in der Sowjetunion. Oder in der DDR. Nee, in der DDR war es nicht. Wahrscheinlich also in Polen. So wahrscheinlich, neutraler Grund. Waren ja auch noch die anderen Jungs dabei, ne? Ja. Also, ja, sagen wir mal Polen. Also ich hoffe für Helmut und Herr Gorbatschow, wie heißt der mein Vorname? Michael und Helmut. Aber da er Russe ist, hat er wahrscheinlich zwei Vornamen, die länger sind. Aber für uns Westeuropäer war das einfach Michael zu sagen. Michi. Michi Beck und Michi Gorbi. Michi und Helme. Ja, Michi von den Fanta 4 war ja Michael Gorbatschow. Das glaube ich nicht. Nee, das war ja Michi Becks. Aber ich hoffe es auf jeden Fall für die zwei, dass die so ein Pärchengrab gekriegt haben. Hoffe ich auch. Ist die größte Liebesgeschichte eigentlich des letzten Jahrtausends. Nach Twilight. Nach Twilight. Twilight ist schon die bessere. Ja. Ich das glaub, war auch so ein 90er-Witz. Finde ich. Nee, da gab es Twilight. Was war? Nach Twilight ist so ein Witz, der auch, glaube ich, 15 Jahre alt ist, weißt du so. Nee, das ist so eine tolle Liebesgeschichte. Das war, nein, das ist im Gegenteil. Also es war so ein Meme zu 9-Gag-Zeiten, als 9-Gag krass und neu war. Also ich habe das als in meiner 9-Gag-Phase. In deiner 9-Gag-Phase. War immer dieses Meme, da war immer still a better love story than ja. Twilight. Und ich war letztens nochmal aus Nostalgiegründen auf 9-Gag und war schockiert, wie viele... Das ist nur Nazi-Scheiß, oder? Ja, also du weißt halt richtig, da sitzen einfach so... 15-jährige Nazis rum. Aber sehr, sehr jung und dumm. Ja, ja. Also hauptsächlich wirklich, als hätten sich international kleine weiße Jungs zusammengetan, die gerade Pickel kriegen und anfangen zu schwitzen und auf einmal mit Wokeness überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Obwohl sie damit auch noch nie konfrontiert wurden, wirklich, weil sie in irgendeinem komischen Vorort sitzen oder so. Also ganz, ganz schlimm, wenn man da diese Kommentare und auch manche Posts sieht. Ja, die regen sich drüber auf, dass Netflix zu divers ist. So ein Zeug halt. Ja, Spiele. Oh, das war ein Riesending, als diese neue Herr-der-Ringe-Serie rauskam. Und irgendein dunkelhäutiger Elben, ja. Dunkelhäutig, komplett durchgedreht. Ja, Wahnsinn. Warum auch sowas? In Mittelerde gab es sowas nicht. Weiß ich nicht. Ich war nie in Mittelerde. Ich war auch nie in Mittelerde. Also ich vermute mal, ich finde eher schockierend, dass nur einer von denen schwarz ist. Ja, gut. Ja. Also ich hätte mir eine diversere Elbengesellschaft gewünscht. Es gab auch mal einen extremen Shitstorm gegen ein Videospiel. Also so ein Rollenspiel mit Rittern und so Zeug, also Mittelalter. Aber auch sehr realistisch gemacht, also ohne Orks und Quatsch. Und mit also echten Konflikten. Ich glaube, der Krieg in Böhmen gegen die Franken 1404 oder so. Und da wurden die, glaube ich, angegangen, dass es auch sehr undivers ist, die alle Charaktere, Figuren in dem Spiel. Und dann hat der Chefentwickler oder der CEO von der Firma oder was auch immer sich voll aufgeregt, was das denn für eine woke Scheiße ist und so weiter. Während er in einem Interview hatte er ein T-Shirt von irgendeiner norwegischen Rechtsrockband. Ach geil. Oder einer, schön. Oder schön. Tschechischen Rechtsrockband. Also auf jeden Fall eine Rechtsrockband. Tolles Spiel, ja. Kingdom Come Deliverance heißt das Spiel. Wenn ihr das boykottieren wollt. Und aus Versehen spielt, das ist ein Nazi-Spiel. War auch ein Scheißspiel. Das Spiel ist so wie bei Wolfenstein, wo man Nazis abballert, sondern genau andersrum. Ja, was an dem Spiel, glaube ich, krass ist, soll sehr historisch korrekt sein. Okay. Was ja unüblich ist für... Ja. Naja. Auf jeden Fall, der Typ hat dann so argumentiert, ja, das war wirklich so, in Böhmen gab es tatsächlich fast nur weiße Leute im 13. Jahrhundert. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er damit recht hat. Ja. Aber er hat es sehr aggressiv verteidigt, während er einen Rechtsrock Band-Shirt anhatte. So skandinavischer Black Metal, so. Ja, irgend sowas. Ich kann es nochmal raussuchen. Reiche ich nach 2024. Wahrscheinlich hat er ein Bursum-Shirt an oder so. Ja, ich weiß nicht. Ganz, gibt da auch im Black Metal-Bereich ganz schlimme Bands. Was ist deine Lieblings-Nazi-Metal-Band? Ich kenne keine Nazi-Metal-Band. Doch, ich kenne welche, aber diese Aufnahmen sind ja auch aus den 80ern. Das könnte man nochmals hören und sagen, ist heute noch geil. So. Von daher... Vollkommen egal. Nur der Punkt ist, als diese kleinen weißen woken Jungs sich da wieder, unwoken Jungs, diese kleinen weißen Rassisten sich aufgeregt haben, habe ich gedacht, was passiert, wenn man mal ein paar realistischere Western dreht, weil ja sehr viele dunkelhäutige Cowboys existiert haben und auch recht viele Frauen Cowboys waren und dieses Bild des Marlboro-Mannes ganz so stimmig ist. Ja. Also ja, aber das ist, genau, das habe ich aber auch häufiger gehört. Stell mal vor, du machst so eine Serie und da sind, sagen wir mal, 60% der Cowboys dunkelhäutig und dann noch 5% Frauen, dann platzt denen ja der Kopf. Ja, das wollen wir denen nicht antun. Die müssen ja unsere Rente zahlen. Also entweder werden sie stramme Rassisten oder sie schämen sich in 4 Jahren. Ich hoffe mal, der Prozentsatz derer, die sich schämen, ist sehr hoch. Bestimmt. Gruß geht raus an alle 15-jährigen Nein-Gagger. Nein-Gagger klingt auch... Gagger. Ist Gagging nicht auch irgendeine Sexualpraktik? Gagging ist doch im Endeffekt, wenn du dich beim Schlucken verschluckst. Also, es kann sexuell gemeint sein, aber wenn du so würgen musst, so. Ah, ja, ja, okay. Dann das Gagging. Okay, jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Ja, ja. Muss nicht sexuell sein. Ein schönes. Mir passiert das immer, wenn ich Haferflocken mit Steinen esse. Ja, ja. Dann gagge ich sehr viel. Wenn man einen sehr schlanken Penis hat, dann geht es vielleicht besser. Das ist auch wieder sexuell, gell? Ja. Da musst du aufpassen. Sex in Podcasts wollen die Leute nicht hören. Stimmt. Ja, habe ich das auch mal. Ist wie Crime-Podcast. Sex und Crime-Podcasts wollen die Leute nicht hören. Im Fernsehen, also grundsätzlich interessiert es keinen. Nee. Sex und Crime. Nein, danke. Ich brauche eine kurze Pause. Außer ich helfe. Nur kurz, ja? Ich helfe mit und suche die Täter bei Aktenzeichen XY ungelöst. Knopfhoff. Nein, Aktenzeichen XY ungelöst gibt es heute noch. Ist ein Fernsehtipp von mir. Gerade weil die Kommissarinnen und Kommissare ja immer live im Studio stehen müssen und keine Fernsehprofis sind. Wenn man mal Polizisten schwitzen, stottern, komisch an der Kamera vorbeischauen, zittern sehen will, also wenn du so Polizisten mal sehen willst, so ein harte Kommissarinnen und Kommissare auf einmal in harte sich Cops. Nervös zerfallend, dann empfehle ich Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, genau, guckt es euch an, ist was ganz Neues, glaube ich. Das gibt's jetzt, ist jetzt neu im Fernsehen, kriegt vielleicht einen Adolf-Grimme-Preis irgendwann. Ich brauche jetzt eine ganz kurze Redaktionspause. Ja. Weil ich würde gern in der Marktforschung prüfen, ob das stimmt mit dem Sex und dem Crime. Crime, das sagen wir dann nach der Pause. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zurück mit einer Liste, oder? Ja, genau, stimmt. Wir haben es schon erwähnt in der am Anfang dieser Sendung. Es wird die großen drei gleich geben. Ja, ein guter alter Tradition. Wir hatten keine zwischen den Jahren Folgen, aber wir machen einen kleinen Ausblick auf 2023. Genau, bis gleich. Rübsen soll auch gut in Podcasts ankommen. Die großen drei. Peter und Schönball. Schönball. Ja, Mensch, unser bester Abbinder. Hallo. Das ist ein technisch so aufwendig, dieses Ding einzuspielen. Ja. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja. Und wir haben diese Rubrik erfunden. Genau. Ich habe heute eine schwere Zunge. So wie alles. Naja. Das ist die Kälte. Das ist die Kälte, ja. Aber man sollte in Podcasten nie über Wetter reden. Die Leute hören das nämlich jetzt eh im Sommer dann. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch nur darüber gesprochen, dass es kalt ist. Ja. Und es ist jetzt wieder kalt. Ja, naja. Traurig. Ja, cool. Die großen drei. Was sind heute die großen drei? Zwar haben wir die gute Tradition, die gar nicht böse gemeint ist, sondern nur eine Vorhersage ist, weil wir hellseherische Fähigkeiten haben, weil du hast für letztes Jahr, 2022, den Tod von Queen Elizabeth vorhergesagt, dass wir in unserer Vorhersage immer sagen, wer dieses Jahr sterben wird, ohne oder manchmal auch um es den Leuten zu wünschen, aber erstmal ist in dem Namen keine Wertung drin. Mm-mm. Da würden wir wünschen ja fast niemandem den Tod. Fast niemand. Das hatten wir auch mal diskutiert, ob wir jemand den Tod wünschen. Werden wir heute nochmal diskutieren. Ja. Kommen wir später zu. Ah, bin ich gespannt. Ja. Gut. Möchtest du anfangen? Weil du hast ja auch die Idee gehabt, daraus große drei zu machen. Ich finde das sehr schön. Genau. Wir nämlich höhere Trefferquote. Wir wollen dieses Jahr 3 Leute töten. Ja. Also 6 insgesamt. Ich hoffe, wir haben keine Doppelungen. Sonst ist das so. Ja, dann wird dieser Mensch auf jeden Fall sterben. Genau. Ja, ich fange direkt an. Platz 3. Dieses Jahr ist ja die Queen, letztes 22 ist ja die Queen Elizabeth II. Gestorben, die ich getötet habe, leider. Ja. Sorry dafür. Dieses Jahr wird ihr Sohn sterben, denke ich. Das ist mein Platz 2, Prinz Charles, ja. Hast du ihn auch ausgewählt, weil er ist ja schon 75? Der ist auch fast tot und sieht auch fast tot aus. Es wäre halt sehr ironisch, wenn er nur ein Jahr Prinz wäre, obwohl er 75 Jahre, ein Jahr König wäre, obwohl er 75 Jahre als Prinz darauf gewartet hat. Also ich mochte diese Ironie da dran. Um ja, genau. Charles genau. jetzt den Tod zu wünschen. Genau, ich dachte auch, ja. Also der ist alt und sieht auch nicht mehr so fresh aus. Und dann noch dieses Staatsoberhäupter in Großbritannien haben kurze Amtszeiten, ist ja gerade das Ding. Ja. Die letzten zwei Premierministerinnen waren ja auch nicht so lang im Game. Deshalb König Charles ist mein Platz 3. War mein Platz 2. Schade. Dann kann ich mich auch über Platz 2 über was aufregen, was mich sehr geärgert hat, weil zeitlich nicht so gut gepasst hat. Das dann aber eher retrospektiv. Okay, dann dein Platz 3 bitte. Ich nehme meinen Klassiker, den ich all die Jahre genommen habe, weil wir diesmal 3 Plätze haben. Ich gehe wieder auf Tommy Gottschalk, obwohl ich dem das überhaupt nicht wünsche. Aber der ist auch mittlerweile alt, wird auch vergesslicher. Wenn das hat er ein bisschen fahrig moderiert. Deswegen, ich mache mir Sorgen um Tommy. Also ich wünsche ihm nicht, aber ich mache mir Sorgen um Tommy. Ja, der Moderator unseres Jahr Kindheit. Zu töten. Ja. Wie alt, der ich möchte ihn nicht töten. Das befürchtet er. Um die 70 ist er, oder? Ja. Ich habe mal gehört, er ist ein sexistisches Arschloch. Okay. Habe ich aus Insiderkreisen gehört. Aus Insiderkreisen, ja. Ja, Moderatorenkollegin. Da bin ich immer, da überlege ich immer. Also A ist er sehr alt, deswegen ist er nicht unwahrscheinlich, aber also man hört eigentlich so gut über jeden Promi aus irgendeinem Insiderkreis, der nicht so, nicht so cool ist. Also wie häufig ich schon gehört habe, also so die man häufig hört, Christoph Maria Herbst zum Beispiel, aber man hört auch Elton wäre unerträglich zum Beispiel, hört man immer wieder. Elton? Ja, habe ich schon 5-mal gehört, kann der Showpraktikant sein. Elton. Nein. Habe ich auch schon gehört. Sag sowas nie wieder, sowas Gemeines. Genau, und aber deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Hatten die Leute vielleicht einfach einen schlechten Tag an der Supermarktkasse, weil, also, wir sind auch Promis, deswegen gehen wir nicht raus. Weil ja, aber wir sind Männer des Volkes. Ja, stimmt, ja. Mit schlanken Penissen. Ich heute, ja. Ja, ich heute auch. Okay, hast du auch einen gestreift? Ne, ich wollte noch, ich habe noch eine Insider-Information über Thomas Gottschalk, die ist aber ein bisschen positiver? Nein, noch überhaupt nicht. Ne, nicht problematischer, weniger problematisch als sexistisch, würde ich sagen. Aber valider, würde ich sie nennen. Diese, weil die Quelle ganz sauber ist. Eine Person, dessen eine enge Verwandte eine Stewardess war, inzwischen nicht mehr im Dienst, hat ihn mal als Fluggast gehabt. Mhm. Und er soll ein richtiger Wichser sein, als Fluggast. Okay. Thomas Gottschalk ist ein furchtbarer Fluggast, laut einer Quelle von mir. Okay. Gut. Deshalb verreck dieses Jahr, du Bastard. Ja, wie gesagt, ich wünsche ihm nicht, weil das ist der Show-Moderator meiner Kindheit. Ja, ich wünsche es ihm auch nicht. Alte Männer irgendwann problematisch werden. Dieter Nuhr ist mit 50 schon durchgedreht. Dann kann Tommy Gottschalk auch langsam mit 70 problematisch werden. Ja, aber er ist ja auch nicht öffentlich problematisch, oder? Nee. Öffentlich ist er relativ sauber. Ja, auch schon ein bisschen touchy. Ja, genau, stimmt. Ja, so ein Fummelbock. Ja. Fummelbock ist auch ein alter Fummelbock in den 90ern bei Wetten, dass. Aber da war das noch legal. Stimmt. Und auch Schleichwerbung in öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen. Fummelbock wäre aber noch heute ein gutes Getränk. Schnäpse haben ja immer so schlechte Namen. Okay. Kleiner Feigling oder Feken oder so. Einfach einen Schnaps auf den Markt bringen. Ich würde sagen, den bringen wir auf den Markt. Den Fummelbock. Den Fummelbock. Ja. Kamschott gibt es leider schon. Das ist das Wodka mit, was tun wir da? Irgendwas Cremiges würde ich noch reintun. Wodka mit Batida de Coco. Käse. Nicht. Wodka, Käse und Batida de Coco. Wodka, Käse. Ja, so eine Käsesoße. Wodka mit Käsesoße. Und Batida de Coco. Also irgendwas Coco noch rein. Ja, ja. Coco muss noch rein. Heißt der Hund von Thomas Gottschalk nicht auch Coco? Wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich. Ich gehe da fest davon. Seine Frau heißt, glaube ich, Coco. Nee, der hat irgendeine SWR-Produktionsleiterin geheiratet. Okay. Also der hat ja seine Thea Gottschalk verlassen. Ja. Jetzt geht's hier richtig in die Tiefen. Der hat Thea Gottschalk verlassen. Für eine Produktionsleiterin beim SWR. Genau. Und die, das war die teuerste Gage für ein Audioformat, die je bezahlt wurde. 10 mal 10.000 Euro. Ui. Für nur Radio. Aha. Die Produktionsleiter beim SWR und Produktionsleiterin, die geben diese Gagen frei. Aha. Und er ist jetzt mit so einer zusammen. Oho. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Kann eine Produktionsleiterin beim SWR nicht Coco heißen? Bist du so Namensrassist? Ach so, dass die Coco heißt, das kann gut sein. Aber beim SWR heißen die eher Marianne oder Michael, die Leute. Ja, aber sie könnte auch Coco heißen. Nee, die heißen eigentlich alle Marianne und Michael. Du hast eine Coco-Schere im Kopf. Nein. Coco, also so Südfrüchte, ist eher ZDF. Ah ja, okay. Kiwi, Coco. Coco übernimmt jetzt übrigens den Fernsehgarten von Kiwi. Ja? Die Moderatorin Coco. Gibt es eine Moderatorin, die Coco heißt? Nö. Gut, Gott sei Dank. Cool. Genau. Ah, kauf den Fummelbock. Ich gehe wieder auf Tommy Gottschalk. Ich töte König Charles auf Platz 3. Du tötest Thomas Gottschalk auf Platz 3. Auf 2 tötest du König Charles nochmal. Genau. Aber da möchte ich mich ja noch kurz darüber aufregen. Du warst aber zuerst dran. Ich reg mich kurz auf. Dann mache ich Platz 2 und dann 1 direkt. Und zwar wollte ich wirklich dieses Jahr auf Ratze gehen. Papst Benedikt, ich sag nichts zu Missbrauch, Ratzinger. Warte, wann ist der gestorben? Am 31. Dezember. Ich habe mir über Weihnachten gedacht, der ist angezählt, den will ich. Und dann stirbt er noch im letzten Jahr und wir hatten keine zwischen den Jahren Folgen, sonst hätte ich ihn auch noch abgeschossen. Boah, du hättest ihn rechtzeitig getötet. Ja. Du hättest ihn wirklich 2 Tage vorher umgebracht. Ich ärgere mich ein bisschen, das ist so ein bisschen so... du stehst vorm Tor und machst den Elfer nicht rein, weil der Elfer schon gefallen ist. Ja. Weil du zu spät zum Spiel kommst. Aber egal. Scheiße. Naja. Du hättest den gemacht. Hätte Jürgen Lew dich eingewechselt, hättest du den Elfer reingezimmert. Ich hätte halt aber Andi Brehme hatten schon in den Winkel gepirrt. Ich hätte halt so selbstbewusst sein sollen wie Günther Netzer und mich selbst einwechseln. Ja. Ja. Naja. Gut. Gut, mein Platz 2. Gerhard Schröder. Den habe ich auch überlegt. Gerhard Schröder. Ich habe es ja mit Staatsoberhäuptern oder ehemaligen. Ich bin da weniger auf Politiker, Öffentlichkeitspersönlichkeiten, Unterhaltungskünstler, was auch immer. Ich bin eher bei Staatsmenschen. Da bin ich die durchgegangen. Wer lebt noch von ehemaligen Regierungschefs? Kanzler. Dann habe ich mir Schröder geschnappt. Schröder, zu viel Juckpulver in seinem Kragen hinten. Daran wird er wahrscheinlich sterben. Ja, wenn man sein Meisenknödel-Video kennt, wo er über die verschneite Terrasse geht im Morgenmantel und versucht, Meisenknödel aufzuhängen und sich von seiner Frau, da hätte er auch schon stürzen können. Und so eine Hüft-OP in dem Alter, hui. Ja. Also Gerhard Schröder, guter Tipp. Gerhard Schröder, kann gut sein. Wie alt ist der so? Auch Mitte 70, 75 vielleicht? Ja, der ist schon, glaube ich, geht schon stramm auf die 80 zu. Ja. Würde ich vermuten. Genau. Ja. Also, tschüss Gerhard, war scheiße mit dir, warst ein richtiger Wichser immer. Findest du? Ja, Schröder war schon ein Arschloch. Ich fand ihn eigentlich als FDP-Kanzler ganz gut. Da hat er so ein bisschen Soziales hat er gehabt. Ach nee, der war bei der SPD und hat die ganze Zeit neoliberale Politik gemacht. Stimmt, war genau andersrum. Nee, hast recht, komischer Mann. War ein Wichser. Komischer Mann. Naja, aber er lässt sich gerne von Despoten den Bauch streicheln. Nee, nur von lupenreinen Demokraten. Mir fällt gerade ein, du hast übrigens, du hattest ja einen Freischuss von unserer letzten Folge bis zu dieser, da hattest du Obama und Merkel angezählt. Die habe ich schon umgebracht, ja. Nee, die leben noch. Ja, die zählt jetzt aber auch nicht mehr. Es sei denn, du hast jetzt... Und das nee, die habe ich nicht nochmal. Was ist dein Platz 1? Mein Platz 1, bin ich dran mit Platz 1? Ich habe schon wieder vergessen. Ach so. Die Frage ist eigentlich dumm. Jimmy Carter... wird dieses Jahr sterben. Jimmy, da greift bei mir der Mandela-Effekt. Ganz genau. Bei mir auch, bei meiner Recherche. Jimmy Carter lebt noch und ist 98 Jahre alt. Ja gut, das ist ein guter Tipp. Ja. Jimmy Carter, gut, vielleicht, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt sein Geburtsdatum nicht genau gecheckt, aber dieses Jahr, da wird er dieses Jahr 99 wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, wenn du 99 bist, dass du denkst, komm, fuck it. Ja. Das mache ich jetzt noch voll. Vielleicht müssen wir diese ganzen Teens, die unseren Podcast hören, noch kurz abholen. Jimmy Carter war US-Präsident in den 70ern. Ja, in, also USA, das ist dieses Land, wird man auch... Südlich von Kanada. Südlich von Kanada, manche sagen auch Amerika, obwohl das ja 2 Kontinente beinhaltet. Aber ihr wisst, welches Land wir jetzt meinen. Und da war der Präsident in den 70ern, das war damals, als man noch... Hosen mit Schlag getragen hat. Und zwar nicht in dem Revival der 90er, sondern davor. Genau, und so. er stammt aus einer Erdnussfarmer-Familie. Stimmt, ja, auch interessanter Fakt eigentlich. Ein debil grinsender Erdnussfarmer war damals Bundespräsident. Aber Ronnie Reagan war Schauspieler. Federal President. Donald Trump ist verrückt und hat Reality-TV-Formate gemacht, ja. Die Amis und Confirmative. Man muss auch mal dran denken, Kalifornien hatte mal einen Österreicher, der kein, also stimmt, früher, der kein Englisch spricht. Ja, Joma. Gut. Ja, Jimmy Carter, guter Tipp. Jimmy Carter. Ja. Jimmy Carter, nichts gegen Jimmy Carter, keine Ahnung, der war demokratischer Präsident in den 70ern, war, glaube ich, schon so ein bisschen progressiver als hier Nixon und diese ganzen Wichser. Deshalb nichts gegen Jimmy Carter, es ist nur sehr wahrscheinlich, dass er stirbt, weil er 98 Jahre alt ist. Ja, Wahnsinn. Aber vielleicht halten Erdnüsse jung. Also, oder? Ja. Das ist vielleicht das Geheimnis. Helmut Schmidt hat viel geraucht. Jimmy Carter isst viele Erdnüsse. Erdnusszigaretten. Der raucht Erdnüsse in der Pfeife. Erdnusszigaretten. Also der poolt die Erdnüsse, die ja übrigens gar keine Erdnüsse, Nüsse sind, oh sondern... Oh Gott, halt deine Fresse. Halt deine beschissene Fresse. Wenn wir diese Diskussion anfangen. Nein. Ja, guter Tipp, guter Tipp. Ja, Jimmy Carter, ja. Was ist dein Platz 1? Jetzt bin ich gespannt. Ich möchte noch was vorherschießen. Die AfD wird jetzt in einem Monat, glaube ich, 10 Jahre alt. Mm. Echt schon? Die einzige 10-Jährige, der ich den Tod wirklich wünschen würde. Aber da möchte ich nicht drauf wetten, weil die beißen sich ja immer an jedem populistischen Thema fest. Deswegen habe ich aus Karma-Gründen Putin gewählt. Ah, das ist aber mit einem kleinen Wunsch verbunden sogar, weil er hat so viele Giftmorde, Poloniummorde und so weiter auch wahrscheinlich beauftragt. Also da sind wir wieder in der Diskussion, darf man jemandem Tod wünschen? Aber hat er verdient? Wahrscheinlich. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, aber er ist schon noch zu fresh. Ja, ist er wirklich fresh, ist ja die Frage. Ja, genau. Also man sagt doch, der hat Parkinson, der hampelt so rum am... Also das, ja gut, das hat man bei allen Parkinson-Patienten, sorry. Ja. Aber es ist so ein typisches Ding. Ich kenne einige, die das daran erkrankt sind und die haben immer diese Bewegungen und Putin macht die auch. Ja, aber ich denke gar nicht so gesundheitlich, sondern wirklich so nach aus Karma-Nummer. Auch im Kreml gibt es wahrscheinlich Leute, die ihn jetzt langsam gerne weg hätten, weil er dann doch zu machtstrebend imperialistisch arbeitet und sich Sorgen... Also es gibt wahrscheinlich genug Leute in Russland, die sich Sorgen um ihr Geld machen, den Putins Interessen aber jetzt entgegenlaufen. Oder radioaktivem Material. Putin, er kapselt sich ja auch, der hat ja seine eigene Toilette auch früher schon auf Reisen dabei gehabt, damit niemand seinen Gencode bekommt. Der hat ja immer ein Töpfchen gemacht. Wird wieder mit nach Russland zurückgenommen wurde. Also Putins Scheiße ist nie im Ausland geblieben. Ganz und geil, er ist wahnsinnig paranoid, wahrscheinlich auch zu Recht. Und das zeigt, dass es nicht nur Leute gibt innerhalb des Staates und seines Apparates, die ihn cool finden. Und vielleicht erwischtet ihn dann doch mal, dass der Duschbrocken auf einmal dann doch ein Polonium, okay. Ein Brennstab war. Aber du also, erwartest dann, also du prognostizierst, dass er getötet wird. Also nicht, dass er irgendwie an, wie jetzt Jimmy Carter, an der Erdnussvergiftung stirbt, sondern... Meine Prognose ist ein unerwarteter Tod und keiner weiß genau, warum. Ah, okay. Ja. Glaubst du, der kriegt dann auch so ein Begräbnis wie Lenin und Stalin in diesem... Wünscht er sich wahrscheinlich, ja. Ob er dann wirklich bekommt, hängt dann davon ab, ob ein Irrer auf ihn folgt, wahrscheinlich, also ein ähnlich Irrer oder... dann doch eine Veränderung stattfindet. Oder der kriegt dieses Grab mit Jimmy Carter zusammen. Ja, genau, weil die zwei in den 70ern, als er Bürgermeister von Petersburg, nee, war später, nee, das. Als er in der DDR-KGB-Agent war, hat er mit Jimmy Carter mal Golf gespielt in Rammstein. Wie alt ist Putin? Der ist gar nicht so alt, der war doch ein... Der ist um die 70 auch, also... Ja... Aber es ist schon ein Unterschied zu 98. Ich schau mal kurz also als, nach. Ich glaube, als Carter Präsident war Putin eher noch ein, so ein Volltreffer. Hotzbengel. Ich habe gesagt, er ist ja so ungefähr 70, er ist genau 70. Das heißt, ist schon ein alter Mann. 53. 52. Achso, ja. Er wird dieses Jahr sogar 71. Okay, da war er so 20, als Jimmy Carter Präsident war. Ja gut, da hätten wir vielleicht mal eine Runde Golf spielen können in Rammstein. Ja. Ja. So als KGB-Offizier in der DDR. Ja, der vielleicht haben sie auch Minigolf, der, glaube ich, Minigolf in Dresden gespielt. Aber der saß in den 70ern, glaube ich, noch nicht in Dresden. Der war ja erst bei der Wende hat, glaube ich, Putin in Dresden gearbeitet. Ah ja, okay. Also späte 80er. Naja, gut. Es ist auch schön, wenn man Wladimir Putin googelt. Bei Google ist die Frage, was ist Putins Nationalität? Russisch, oder? Ja, komisch. Er ist russischer Politiker und Russe. Wahnsinn. Ist russischer Staatsbürger? Ja. Ah, okay. Verrückt. Als Präsident. Hätte ich nicht drauf gewettet. Ja, gut, ja. Im Gegensatz zu Obama, der war ja nie Amerikaner. Ja, genau. Ja, ja. Grüße gehen raus an alle Trumpisten und Flötisten. Und Nein-Gag-User. Und Nein-Gag-User. Wir haben euch lieb. Apropos lieb. Wir machen was Neues heute, oder? Was also wir denn? Schießen noch einen nach. Also die Folge ist jetzt zu Ende. Genau, wir verabschieden uns jetzt. Wir verabschieden uns jetzt. Und dann drücken wir Stopp. Und wahrscheinlich bekommt ihr nächste Woche noch eine Folge, wenn wir gut drauf sind. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also Wahrscheinlichkeit ist... Nach dem Stopp drücken, nochmal weiterreden, dann bekommt ihr noch eine Folge nächste Woche. Ganz genau. Danke fürs Zuhören. Ihr. Du willst du wieder am Ende beschimpfen? Muss das sein? Sei doch mal einmal lieb. Sei einmal lieb zu den Leuten. Danke fürs Zuhören. Lieber kann er nicht. Und ich werde mich heute nicht bei euch... Bei euch bedanken. Meine Batterie ist leer. Jean-Paul Prüm bedankt sich nicht. Ich bedanke mich jetzt dafür zweimal. Danke. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.